Viertes Kapitel. Gelesen von Schalkmar. Rubudenski sprang von seinem Platz auf und lief auf Duganow zu, der sich wieder mit dem Probst unterhielt. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, aber ich stehe für die Freiheit. Ich auch, sagte Duganow und neigte sich wieder zum Probst. Lassen Sie mich doch ausreden, rief der Lehrer. Nun wandte sich Duganow ihm zu. Wissen Sie, dass die Freiheit nicht gegeben wird, sondern genommen? Fragte Varnava. Nun, und? Wer soll sie denn nehmen, wenn die neuen Menschen nichts taugen? Die Entwicklung der Dinge wird sie nehmen. Also wird sie doch genommen und nicht gegeben. Ich habe recht, ich sagte es, sie wird genommen werden. Das sagt man dir doch auch, rief ihm Apchiller zu. Aber das ist doch meine Meinung, sie wird genommen werden. Hat denn jemand etwas anderes gesagt? Parmen Semenowitsch spricht ja die ganze Zeit davon. Unterstützte plötzlich der Mosesow den Diakon und suchte, dabei den Namen Duganows möglichst deutlich und im herzlichsten Ton auszusprechen. Für mich wird's aber Zeit, sagte Duganow leise und erhob sich, um in den Saal zu gehen. Aber der Lehrer überfiel ihn von Neuem. Noch ein Wort, drängte er. Mir scheint, es ist Ihnen unangenehm, dass Sie jetzt alle gleich sind. Nein, es tut mir leid, dass nicht alle gleich sind. Prebudenski stockte einen Augenblick, dann sprach er. Das ist doch eine Tatsache, alle müssen gleich sein. Parmen Semenowitsch sagt Ihnen das ja, alle müssen gleich sein. Mischte sich nun der Mosesow hinein, der neben Duganow getreten war und den Lehrer von ihm fortzudrängen sich bemühte. Aber erlauben Sie! Er versuchte, von der anderen Seite heranzukommen, wo ihm aber Achiller den Weg vertrat. Lass doch, sagte er, da rede ich doch bloß dummes Zeug. Erlauben Sie, seien Sie so gut, wehrte sich Prebudenski und versuchte nun einen Frontangriff. Ich meine bloß, Ihnen gefällt es wohl in England, weil doch die Lords da sind. Sie sind unzufrieden, dass die Standesprivilegien aufgehoben sind. Sind Sie das? Geh weg, du weißt nichts, stieß Apchiller den Lehrer zur Seite. Aber dieser lief noch einmal um Duganow herum und versuchte einen zweiten Frontangriff. Über jedes Ding kann man verschiedene Meinungen haben. Was wollen Sie eigentlich von mir? Rief Duganow lachend. Ich meine, man kann verschieden urteilen. Bloß das ein Urteil vernünftig ist und das andere dumm, mischte sich Termosesow wieder hinein. Sagen wir lieber gerecht und ungerecht, bemerkte Duganow in versöhnlichem Tone. Auf Gott kennt nur eine Wahrheit, rief der Diakon. Zwischen zwei Punkten kann man nur eine gerade Linie ziehen, sagte der Mosesow. Prebudenski geriet außer sich. Was ist denn das? So kann man ja gar nicht reden, rief er. Ich bin allein unter lauter Griechen und Heuchlern. Da habt ihr leichtes Spiel. Ich weiß nur eines. Ich achte nichts Althergebrachtes. Das eben ist althergebracht. Wann hat man bei uns je Achtung vor der Geschichte gehabt? Weißt du was? Sei jetzt ganz still, du Schaf, sagte Pchiller in freundschaftlichstem Tone. Die Besuchner wandte sich verächtlich vom Lehrer ab. Der Mosesow versuchte noch einmal, ihn zur Seite zu schieben und trat ihm dabei auf den Fuß, sodass der Lehrer, der sich in der Aufregung leicht versprach, laut aufschrie. Au, Sie haben mir auf mein liebstes Hühnerauge getreten! Das liebste Hühnerauge rief ein schallendes Gelächter hervor, während sich Duganow von der Hausfrau verabschiedete. Schellen erklangen und ein Sechsgespann frischer Postpferde fuhr den Duganowschen Reisewagen vor das Haus. Wenn Prebudenski sich noch rehabilitieren wollte, musste es sofort geschehen. Hastig riss er sich von Apchiller und Termosesow los, die ihn festhalten wollten, und hüpfte auf seinem liebsten Hühnerauge zu Duganow, indem er rief, »Und ich werde doch immer weiter gegen den Adel und für das Naturrecht kämpfen!« Duganow drehte sich in der Tür um und sagte zu Manarva, »Die natürlichste Lebensform ist doch das Leben der Pferde da, die mich gleich fortschaffen sollen.« Aber sehen Sie, Man spann sie vor den Wagen, damit sie einen Edelmann ziehen. Und wird sie unterwegs noch mit der Peitsche bearbeiten, als sie fixer vorwärts kommen, fiel der Diakon ein. Das Vieh wird immer geschlagen, pflichtete Hermosessus auf ihn bei. Wieder fallen alle über einen her, schrie der Lehrer. Aber ich lasse nicht ab. Dann wirst du also ein Stinker, sagt der Piller. Du rufst den Abgrund gegen den Abgrund auf, bemerkte Sachari. Wisst ihr denn, was das heißt? Der Abgrund ruft den Abgrund herbei, erwiderte Vanarva voller Wut. Das heißt, ein Bope lade den anderen zu Besuch. Diese Äußerung regte ein helles Gelächter, das durch den Saal ertönte. Nur Tabarosso zog die Brauen zornig zusammen, riss krampfhaft an dem Bande seines Brustkreuzes und ging in das Wohnzimmer zurück. Der Alte ist ganz zum Maniak geworden, sagte Duganoff ihm nachblickend. Leider Gottes, er liest die Zeitungen und regt sich auf und klagt und seufzt und kann über nichts mehr ruhig sprechen, antwortete Tarjanov. Hört uns, flüsterte der Piller leise. Savlisch hat wirklich alles gehört. Vanarva fühlte sich wieder. Er glaubte durch seinen Witz mit dem Abgrund seine Chancen bedeutend gebessert zu haben. Und das gab ihm Mut. Den Mut, dem Probst ganz unvermittelt nachzulaufen, ihn im Ärmel zu fassen und zu sagen, »Ich möchte euch etwas fragen. Vorgestern war ich in der Kirche und hörte, wie ein Priester plötzlich das Wort Schafskopf aussprach. Was hat der Klerus zu singen, wenn der Priester Schafskopf ruft?« »Der Klerus singt dreimal. Ist der Lehrer Prepotenski?« erwiderte Savelisch. Ob dieser unerwarteten Antwort waren alle einen Augenblick ganz verblüfft und brachen gleich darauf in ein dröhnendes Gelächter aus. Prepotenski hat das Spiel verloren. Ende des vierten Kapitels. Gelesen von Schalkmark.